Sie haben herausgegeben, zusammen mit Stefan Möbius, das Buch Avantgarden und Politik, künstlerischer Aktivismus von Dada bis zur Postmoderne. Vielleicht vorweg die Frage, was verstehen Sie unter Avantgarden? Das ist für uns klar umrissen. Wir, das kann man mit Begriffen bezeichnen. Ja. Einmal Bauhaus und Mitstreiter. Das Bauhaus war ja ein Teil einer Bewegung, der deutsche Teil der Bewegung. Da gab es Grutemas in Moskau und Destai, die Destai-Gruppe in Holland und so weiter. Und also das ein Strang der Avantgarde. Und der zweite Strang ist Dada und Surrealismus. Was die deutsche Kunstgeschichte leider immer durcheinander wirft, weil sie heute überhaupt kein richtiges Bewusstsein mehr von Avantgarde haben. Weil in Deutschland wird ja alles musealisiert und dadurch verfälscht. Und in der deutschen Kunstgeschichte wird immer der Futurismus wieder auch dazu gezählt zur Avantgarde, und das ist natürlich nicht richtig. Wenn man sieht, also ich selber, ich bin Sammler und von daher, gut, ich bin Sammler und ich habe zum Beispiel ein Dada-Flugblatt von 1921, was von den Pariser, also von allen Dadaisten, also Hülsenbeck und so weiter, Duchamp wie heißt der Amerikaner, der rechts, ist egal, auf jeden Fall auch Amerikaner dabei und so, und unterschrieben ist, also rund 2 Dutzend Leute, die nachher alle Surrealisten geworden sind, so. Und in dem Flugblatt wenden sie sich gegen einen Auftritt Marinetti, bekämpfen den hart. Und man kann einfach nicht alles über einen Kamm scheren, wenn es eben Gegensätze gibt und die Gegensätze auf dem Tisch liegen. Nach meiner Auffassung ist der Futurismus eine, wenn man es eine Avantgarde nennt, dann würde man es eine Rearguard nennen, also die Vorhut der Rückschrittlichen. Waren sie ja auch, ne, wenn man deren Manifeste und deren Sachen liest. Auch die Reaktionäre haben eben ihre Vorhut. Ne, und das zählen wir nicht dazu. Avantgarde ist eben das Emanzipatorische, Emanzipative, und da haben wir die beiden Stränge, wo man als Stichwort Bauhaus nennen kann, und Dadaismus und Nachfolger. Das heißt, der Begriff der Avantgarde wird von Ihnen auch immer politisch verstanden, im emanzipatorischen Sinn. Nicht rein formalistisch, das ist vielleicht das Problem bei den Kunsthistorikern, genau, dass sie den rein formalistischen Fortschritt sehen, beziehungsweise Aufbruch sehen und das nicht in Verbindung mit Inhaltlichkeit bringen. Sie gliedern es in die Kunstgeschichte ein, und das heißt, Kunstgeschichte ist dann eben wird dann rein formal betrachtet. Und wenn ich das mal einfach so sagen kann, wenn man Kunst nur formal betrachtet, dann entspricht es einer Betrachtungsweise, dass man sagt, das Werk passt gut zum Sofa oder sowas. Das ist die formale Sichtweise. Und wenn man sich aber etwas genauer mit Kunst befasst und mit, sag mal, Erwin Panofsky und solchen Kunsthistorikern, dann sieht man, dass Kunst immer in einen Kontext gehört. Und das Rausreißen von Kunst aus dem Kontext oder das Dekontextualisieren ist Verfälschung und ganz problematisch. Und deswegen die beiden Stränge, die ich jetzt genannt habe, Avantgarde, die haben sich selber immer politisch verstanden. Also das Bauhaus und Grutemas und Destai, die wollten dazu beitragen, eine bessere Gesellschaft aufzubauen. Also wie Peter Bürger das sagt, von der Kunst aus zu einer neuen Gesellschaftsordnung zu kommen. Und die Dadaisten natürlich genauso. Sie zitieren in Ihrem Buch Georges Grosz. Ja. Und führen ja auch nochmal ein in Dada. Und jetzt zitiere ich mal, die Dadaisten sind verzweifelt über das Versagen der bürgerlichen Kultur angesichts des Gemetzels und ihrem mangelnden Widerstand gegen die Phrasen der Politiker und Generäle. Und Georges Cros, der die Dada-Anfänge im Hungerwinter 1916-17 in Berlin erlebt hat, resümiert wenige Jahre später: Die dadaistische Bewegung hat ihre Wurzeln in der Erkenntnis, dass es vollendeter Irrsinn war zu glauben, der Geist oder irgendwelche Geistige regierten die Welt. Goethe im Trommelfeuer, Nietzsche im Tornister, Jesus im Schützengraben. Er empfindet den Dadaismus als ein organisches Produkt, entstanden als Reaktion auf die Wolkenwanderungstendenzen der sogenannten heiligen Kunst, deren Anhänger über Kuben und Gotik nachdachten, während die Feldherren mit Blut malten. Die Frage, die sich ja für mich stellt, ist, was ist von dieser Kritik heute aktuell produktiv zu wenden? Also wo können Künstler von den Dadaisten lernen? Die Surrealisten haben ja auch versucht, gegen die Gefahr des Faschismus, aber auch gegen bürgerliche Kunsttendenzen anzugehen, haben das Medium des Traumes, das Unterbewusste ja auch in die Kunst mit eingeführt und haben dann ja die Situation gehabt, dass sie ja ein bisschen so zerrieben wurden zwischen Stalinismus und Faschismus. Ja, wenn man auf einer Seite kämpft, sag mal, für Emanzipation, muss man natürlich damit rechnen, dass die Gegenseite stärker ist. Und das war bei den historischen Avantgarden leider der Fall. Und das heißt nun nicht, dass die Avantgarden irgendwie versagt hätten oder irgendwas. Sie haben ihren Kampf geführt. In ihre Auseinandersetzungen geführt. Und man muss sich fragen, warum, also sie sind auf der einen Seite durch Stalin, also durch die Stalin-Diktatur, sozialistischer Realismus und so weiter vernichtet worden, auf der anderen Seite durch Hitler und die Besetzung Frankreichs und den Krieg und so weiter vernichtet worden. Und man muss sich fragen, wie kommt es, dass nach 1945 die avantgardistische Bewegung in Deutschland nicht wieder Fuß fassen konnte. Und da habe ich als Soziologe eine relativ klare Erklärung, die, wenn man die Lebensläufe, die Schicksale der Avantgardisten verfolgt, dann sieht man, der Großteil der Bauhausleute sind in die USA gegangen und viele Dadaisten waren in den USA. Also Hülsenbeck ist ansässig geworden, George Cros war da und so weiter, alles amerikanische Staatsbürger. Ne? Für die Deutschen ist komischerweise George Cros immer noch ein Deutscher. Ne? Wenn man ins MoMA geht, New York, dann steht da George Cros, American, born Germany. Er hat amerikanische Staatsbürgerschaft. Ne? Gut. Und Ich selber, wenn ich jetzt auf die Weiterentwicklung zu sprechen komme, ich selber bin auf die Idee gekommen, mich mit dem Avantgardismus nochmal neu zu befassen, durch meine New York-Besuche. Politische Bewegungen in den USA. Und wenn man das erlebt, also ich meine schon, ich fange mal vorne an. Ich hatte in New York vor über 20 Jahren war das zwei Ausstellungen gesehen, die mein Leben verändert haben. Das ist bei Kunstausstellungen sehr selten. In Europa habe ich das nie erlebt. Man guckt die Sachen an und so weiter, findet was gut oder irgendwas. Ne? Aber dass eine Ausstellung, das Leben verändert. Ne? Das kommt ganz, ganz selten vor. Und das ist mir in New York passiert. Und das hat mir dann einen neuen Blick auf unsere mitteleuropäische Geschichte vermittelt. Das eine Erlebnis war das MoMA New York. Ein Museum, was nach dem Bauhaus-Prinzip aufgebaut ist. Ich fand es total erholsam, weil ich war eben vorher Europa gewohnt, ne? Ich fand es total erholsam, in einem Museum Plakate Möbel. Das MoMA hat eine Filmabteilung, Architektur, Buchgestaltung. Diese Sachen alle unter einem Dach zu sehen, als Kunst, als Kunstgattung. Und während bei uns in Deutschland das Bauhaus, die Bauhausmaler sind bekannt, also Kandinsky, Klee, Schlemmer, ne? Aber was ist mit Marcel Breuer und so weiter. Ne? Die sind im Kunstgewerbemuseum, das sind irgendwie abgeschoben, das ist eine Lauart. Ne? Angewandte Kunst. Angewandte Kunst. Ne? Und dieses New York, also diese Erfahrung mit dem Museum. Und dann war in dem Museum damals auch eine Plakatausstellung. Ne? Werbeplakate, gute Werbeplakate. Mhm. Begonnen mit dem Jugendstil, dann über Bauhaus und so weiter bis in die Gegenwart. Und da habe ich dann psychedelische Plakate gesehen, also Protestbewegung San Francisco, 60er Jahre und so weiter. Und da habe ich angefangen, mich erstmal für das Plakat zu interessieren. Und mir ist klar geworden, ich war vorher Adornit. Ne? Gut, Adorno ist irgendwie ja, sag mal, für die deutsche Kultursoziologie eine dominierende Figur. Ich hatte den Benjamin neu gelesen und bin auch da auf den Trichter gekommen, was er meint mit Avantgardismus. Ne? Also jetzt erstmal MoMA, Plakatausstellung. Da habe ich gesehen, naja, ein gutes Plakat, ein gutes Werbeplakat hat einen ästhetischen Eigenwert. Und es ist nicht einfach so, wie, sagen wir mal, die westdeutsche Kunsttheorie das immer darstellt. Plakat ist zweckbezogene Werbung und zweckbezogenes Werk und daher vernachlässigbar. Das autonome Werk ist das Alleingültige. Mhm. Und da habe ich gesehen, ja gut, ein Werbeplakat kann einen hohen ästhetischen Eigenwert haben und kann dadurch auch emanzipatorische Qualitäten entwickeln, ne? Und dazu beitragen. Und das Zweite, was ich dann gesehen habe, war eine Ausstellung über in einem Kunstverein, New Yorker Kunstverein, White Columns. Der ist damals in den 70ern von Mata Clark gegründet worden. Und das ist so ein, ich sage Kunstverein dazu, weil es eine nicht kommerzielle Galerie ist, die sich durch Spenden und so weiter finanziert. Also der Staat spielt in den USA eine geringere Rolle, da spielen Eigeninitiativen eine größere Rolle. Und da war eine Ausstellung über Act Up. Und Schwulen- und Lesbenaktivismus, mhm, ne, gegen die AIDS-Krise und so weiter. Und da habe ich mir erstmal gedacht, ich hatte vorher schon, vor dem New York-Aufenthalt, schon ein paar Hefte, Arbeiter, Illustrierte Zeitung mit, die habe ich aus Zürich von Pinkus, mhm, ja, mit Fotomontagen von John Heartfield. Mhm. Und als ich diese Ausstellung gesehen habe, habe ich gesagt, das ist John Heartfield nach der Pop-Art. Mhm. Das ist einfach weiterentwickelt. Ne? Also nicht nur dieser Kupfertiefdruck, ne, dieses, mhm, sondern farbig und aber auch medienwirksam, mhm, ne, die neuen Medien benutzen. Also ich habe sofort in den politischen Aktivismus die Avantgarde gesehen. Mhm. Ne? Wiederentdeckt. Und dadurch bin ich dann und über die Psychedelika aus dem MoMA bin ich dann in die amerikanische Geschichte eingestiegen, mhm, und konnte dann verfolgen, wie dort die Zusammenhänge mit der historischen Avantgarde sind. Mhm. Also einer der großen Psychedelika, zum Beispiel Victor Moscoso, hat bei Josef Albers gelernt, dem Bauhaus, mhm, Lehrer, der bis 33 im Bauhaus war und der Fachspezialist war. Na, wenn man guckt, was Victor Moscoso dann als Psychedeliker aus Albers gemacht hat, ne? Es ist faszinierend. Mhm. Ne? Aber er musste bei Albers studieren, sonst hätte er das nicht machen können. Mhm. Ne? Also Farbgefühl, mhm, entwickeln. Und habe ich einen Blick entwickelt eben auf die historische Avantgarde. Und zwar einen lebendigen Blick, also nicht einen kunsthistorischen Blick, mhm, ne, der nur die Geschichte sieht, ne? Und also wie es, wir haben jetzt 2008 gehabt, das war das Jahr, in dem sich alle auf 1968 bezogen haben wieder. Und das ist immer die alte Geschichte und da ist das gelaufen, da ist das gelaufen. Also, da, durch diese New Yorker Erfahrung habe ich eine lebendige Weiterentwicklung sozusagen der alten Ansätze gesehen. Mhm. Ja, und zwar mit den neuen Zielen. Mhm. Mit den neuen Zielen. Also wenn, um es mal vielleicht zu ein Beispiel jetzt mit Worten zu erläutern, wenn das Bauhaus, sagen wir, bei der Plakatgestaltung gesagt hat, ein Plakat muss auf einen Blick erfassbar sein. Also danach richtet sich ihre Typografie und ihre Farbgestaltung. Ne? Auf einen Blick erfassbar. Die Gegenkultur der späten 60er Jahre der USA, die gegen den Vietnamkrieg gekämpft hat, die für sexuelle Revolution gekämpft hat und Gleichberechtigung von Schwulen und Lesben und so weiter, Vorurteile beseitigen wollte und die Frauenbewegung auf den Gang gebracht, auf den Weg gebracht hat. Und in dieser Kultur ist die Ökobewegung entstanden. Und das, was wir dann in den 70er Jahren als Anti-AKW-Bewegung hatten, das so im Wesentlichen in San Francisco in diesem Bereich entstanden. Und gut, was haben die jetzt aus Albers gemacht und aus dem Bauhaus-Prinzip? Ja, für das Bauhaus heißt es einfach Form follows Function. Und da kommt es immer darauf an, welches Ziel verfolge ich? Wenn ich schnell lesbare Sachen will, dann muss ich so machen wie das Bauhaus. Die Gegenkultur der 60er Jahre war kapitalismuskritisch und wollte deswegen unter anderem dem Diktat Zeit ist Geld widersprechen. Ja? Deswegen haben sie das Ziel gewählt, die Leute, wie Thomas Kose hat das mal im Interview so ausgedrückt, die Leute sollen mindestens 3 Minuten brauchen, um ein Plakat, das ich gemacht habe, zu entziffern. Mitten in der Großstadt zur Ruhe kommen. Ja? Kritik am Termindruck der kapitalistischen Welt. Ja? Also sie haben den Funktionalismus von Bauhaus übernommen, nur sie haben sich neue Ziele überlegt, die ihnen entsprochen haben und haben dann die Bauhaus-Ästhetik entsprechend gestaltet. Und gut, und das hat mich eben auch sehr interessiert. Und ich habe dann angefangen, weil es diese Sachen in Deutschland in den Museen nicht gibt. Wir haben, es gibt in Deutschen auch, sagen wir, im Museum für Kunst und Gewerbe, also was ja ein, das Museum für angewandte Kunst ja, ist, ne, für sogenannte. Die, ja, gibt es kaum psychedelische Sachen, ne? Ein paar Stück haben wir aus London und was, ne? Aber man wird daraus nicht schlau, ne, was die da haben. Und ins Kunstmuseum kommen die hier sowieso nicht. Ne? Und dann habe ich angefangen, eben die Sachen zu sammeln und mich damit genau zu befassen. Und gut, das war der eine Punkt. Und das zweite ist eben diese Aktivistenbewegung der um 1990 rum, plus minus ein paar Jährchen. Ne? Und wenn ich, also meine Freundin und ich, wir waren neulich bei Harald Falkenberg, der hat eine Sache gehabt in der Hochschule für Bildende Kunst Hamburg. Und da sind wir mal aufgetreten, haben mit eine Sitzung gestaltet. Mhm. Und ich erzähle es, jetzt komme ich nur noch bei Hamburg, ne? Ich erzähle es jetzt nochmal. Und diese New Yorker, der um 1990 rum, die haben die die Avantgarde-Idee auf die gegenwärtige Mediensituation umgesetzt. Und das heißt, sie haben gewusst, wenn sie ins Fernsehen kommen wollen, durch eine Demonstration, durch eine Aktion, dann braucht das Fernsehen nicht nur Köpfe, sondern Bilder. Also haben sie, also das weiß man von politischen Wahlkämpfen, ne? Politik entscheidet sich in den Medien und die politischen Parteien haben viel Geld. In Deutschland zahlt es ja der Steuerzahler, haben sie sehr viel Geld. Mhm. Und die politischen Parteien beauftragen eben Werbeagenturen. Und das ist so eine politische Bewegung, hatte das nicht, hatte keine Werbeagentur. Und da haben sich Künstlerkollektive gebildet. Und die haben natürlich die Lektion der Gegenkultur gelernt. Und Barbara Kruger, sagt Ihnen was? Nein. Gut, es war so eine Vorläufer, also so kurz vorher irgendwie. Ne? Die hat schon, sag mal, das Design von, die hat vorher in der, als Künstlerin, die hat Kunst studiert und hat dann in einer Zeitschrift gearbeitet und hatte also diese plakative Zeitschriftengestaltung drauf und hat es dann in die Kunst umgesetzt. Ne? Und hat dann damit ihre Bilder gemacht und war auch zweimal auf der Documenta. Und gut, und deren Sachen, für den haben die gelernt, also Gegenkultur und Design. Und haben dann eben, ich habe jetzt leider keinen Star, also so große Plakats gemacht, also Plakate aufgeklebt auf Pappe. Mhm. Und wenn eine Fernsehkamera kam, haben sie es hingehalten. Na, dass die Bilder hatten. Mhm. Oder ein Fotojournalist, ein Pressefotograf, na, haben sie hingehalten, hatte deren Bild für sein Foto. Also nicht nur Köpfe, sondern auch Bilder. Mhm. Na, haben sie angeboten. Und das Prinzip von denen war, wir we don't communicate to the media, we communicate through the media. Also wir sprechen nicht zu den Medien, wir sprechen durch die Medien. Ergo hat das psychedelische Ding natürlich nicht mehr funktioniert, sondern es musste wieder bauhausmäßig sein, damit die Bilder auch in der Verkleinerung des Fernsehbildschirms, also wenn Abendnachrichten kommen und man sieht so ein Plakat, ne, musste es immer noch lesbar sein. Und der Text, der da drauf war, musste dann, oder die Worte mussten auch lesbar sein. Ne? Und so haben sie den Medien dann Köder angeboten und sind dadurch auch sehr erfolgreich geworden, weil Politik entscheidet sich in den Medien. Ne? Auch wenn die kleine Demonstrationen gemacht haben, meine Freundin und ich, wir waren da auch mal natürlich dabei, ne? Waren dann immer, waren die Medien da. Und die haben ihre Demonstrationen vorbereitet, wie, da waren auch PR-Leute natürlich in der Bewegung, ne, vorbereitet, wie die Premiere eines Hollywood-Films. Also haben eine Pressemappe gemacht, haben die vorher in die Redaktion geschickt und so weiter, zwei Tage später nachgefragt, habt ihr es gekriegt? Und so weiter, damit, wenn die gekommen sind, auch wussten, worum es geht. Ja. Was auch ganz wichtig ist. Ja. Und so haben die ihre Proteste gemacht. Ne? Mhm. Und weil, sagen wir, diese, das dann Geld kostet, ne, haben sie eine Firma gegründet. Und wir alle wissen ja, es gibt viele Leute mit Baseballkappen von Nike oder von irgendwelchen anderen Firmen oder T-Shirts mit Dolce & Gabbana drauf oder irgendwas. Ne? Und die haben dann eben ihre Sachen, ihr Logo oder ihre Bilder auf T-Shirts und so weiter oder auf die Baseballkappen getan und auf Tassen und so, oder Trinkbecher und haben das dann verkauft. Ne? Und die Firma, die sie gegründet haben, die hat im Jahr 92, haben sie uns erzählt, einen Umsatz von $1 Million gehabt und daraus haben sie dann ihre Plakatdrucke und ihren Protest finanziert. Mhm. Ne? So. Also das heißt jetzt nicht keine Angst vom Geld verdienen, ne? Das Bauhaus hat ja auch keine Angst, die Dadaisten auch nicht, ne? Alle wissen, wenn man in der Gesellschaft lebt, muss man irgendwo von leben, ne? Und sie haben dann eben auch das alles genutzt. Mhm. Wir haben in Paris eine als Straßenkünstlerin bekannte aber nicht nur als Straßenkünstlerin agierende Malerin kennengelernt, Mystik. Kenne ich. Hm. Mhm. Also nicht persönlich, ich kenne ihre Sachen. Ja. Und Mystik hat zu Beginn, das hat sie uns erzählt, nicht nur ihre Schablonen genommen, um die Stadtmauern zu verschönern mit ihren Motiven und beziehungsweise zu befragen. Zu befragen. Zu verschönern. Sondern sie war sich am Anfang ihres Aktivismus schon darüber im Klaren, dass sie auch in die Galerien wollte. Also dieser in der politischen, kulturellen Linken immer so diskutierte Geschichte, verkauft man sich denn, wenn man mit dem System arbeitet, nicht ans System? Diese Fragestellung hat sie sich von Anfang an nicht gestellt. Und die Frage, die wir häufiger uns aber stellen, ist, wie sieht es denn eigentlich mit den Inhalten aus? Gabi Delgado von Deutsch-Amerikanischer Freundschaft hat uns mal in einem Interview gesagt, der Kapitalismus ist wie die Borg, er kann alles unheimlich schnell assimilieren. Das heißt auch den Protest. Das stellt ja dann auch wieder die Frage, wo bleibt der inhaltliche Protest, wo bleibt die Radikalität? Und in Hamburg gibt es zwei Kunstinitiativen, das ist einmal die Künstlergruppe, die das Gängeviertel besetzt hat, und eine Künstlergruppe, die ein leerstehendes Kaufhaus besetzt hat, um zu verhindern, dass dort IKEA reinkommt und um darauf aufmerksam zu machen, dass auch ein Kunstraum gebraucht wird. Die letztgenannte Initiative hat sehr erfolgreich mit der Stadt verhandelt, eigentlich auch die Künstler im Gängeviertel, aber die Künstler, die das Frappant, also das Kaufhaus, besetzt haben, haben jetzt Atelierräume bekommen in einem Gebäude, was etwas abseits liegt, und dieses sichtbare Zeichen des Protestes, wir protestieren gegen die Ansiedlung von IKEA, wir wollen mehr Kunst im städtischen Raum, dieses Protestanliegen, das ist so ein bisschen in den Hintergrund gedrängt worden, wobei die Künstler als Künstler natürlich jetzt Räume haben, wo sie selbst kreativ tätig werden können. Das ist, in Deutschland liebt man gerne moralische Prinzipien. Mhm. Ich selber kritisiere diese moralisierenden Grundhaltungen, diesen Moralismus, gerne indem ich auf Hegel oder Marx zurückgreife. Mhm. Also wenn jemand sagt, wenn ich mich in den Kapitalismus einklinke, dann verkaufe ich mich. Denn da zitiere ich gerne aus Marx. Ja. Mhm. Marx hat, und da gibt es sehr viele Stellen bei ihm, ja, hat, ich nehme nur mal eine Sache, im Kapitel über die große Industrie im Kapital, was sehr lang ist, beschreibt er erstmal alle negativen Auswirkungen des Kapitalismus auf die Arbeiterklasse und pipapo. Aber am Ende hat er dann das Positive. Er sagt dann, die alte Weisheit, Schuster, bleib bei deinem Leisten, gilt nicht mehr. Man kann das Tätigkeitsfeld wechseln. Mhm. Ja? Und das heißt, man ist nicht mehr so festgebunden, und also der Industriearbeiter ist nicht mehr festgebunden wie der Schuster, ne, der sein Leben lang nur Schuhe machen darf und sonst nichts. Er kann mal da arbeiten und kann mal da arbeiten. Und darin sieht er auch was Positives. Ne? Und da gibt es sehr viele Stellen. Also ich denke, dass man kann sich einer Gesellschaft nicht entziehen. Ja? Wir leben in der Gesellschaft. Man kann sie aber verbessern. Ja? Und wenn ich jetzt ein konkretes Beispiel nehme, also dieser New Yorker Act-Up-Bewegung, dann sieht man, ja, sie haben sehr früh Werbekampagnen sich angeeignet. Sie haben gesehen, Marlboro-Werbung funktioniert gut, ne, die verkaufen ihre Sachen, also damals noch auf jeden Fall, ne, oder Benetton-Werbung spricht an und so weiter. Dann haben sie deren Prinzipien übernommen. Und als ein Beispiel war dann Benetton-Werbung, United Colors. Der Fotograf, der die Benetton-Werbung damals gemacht hat, Oliviero Toscani, der hat den Slogan United Colors ernst genommen und dann Menschen unterschiedlicher Herkunft zusammen auf ein Bild gebracht. Ne? Und das hat dann eine Künstlergruppe hat das dann übernommen, Grand Fury, die haben das übernommen und haben es weitergetrieben, als sich das Toscani damals getraut hätte, 89. Sie haben das nämlich, United Colors haben sie übersetzt in ein gemischtrassiges Paar, also Schwarzer und Weiße, zwei Schwule und zwei Lesben. Und haben sie Sponsoren gefunden und haben daraus eine Buswerbung gemacht, ne, die dann mit den Bussen in Chicago, San Francisco und New York monatelang durch die Straßen gefahren ist und großes Aufsehen erregt hat. Ne, das hat also ist bis in die Parlamente gegangen, ne, also ob man sowas darf oder nicht darf. Gut, sie haben das gemacht, ne? Und waren dadurch in den Medien. Ne? Wie gesagt, Politik entscheidet sich in den Medien. Also der politische Ziele durchzusetzen, entscheidet sich in den Medien. Nun, hat Toscani, reist auch gerne in der Gegend rum, war dann natürlich auch in New York, hat all die Sachen gesehen und hat dann das Thema AIDS übernommen in den frühen 90er Jahren. Da haben die New Yorker gesagt, ja gut, er übernimmt unsere Sachen. Und wenn er gut ist, dann übernehmen wir wieder seine und überspitzen es wieder auf unser Thema hin. Mhm. Ne? Und das heißt jetzt einfach, aber wenn man ein Prinzip hat, also das Bauhaus-Prinzip, dann hat das Bauhaus das nicht gepachtet, sondern das ist eine Grundidee. Man muss die auf das jeweilige Thema, politische Thema, was man hat, zuspitzen, um das Thema dann angemessen verfolgen zu und durchsetzen zu können. Ne? Mhm. Und so sind die dann eben mit sagen wir mal, erfolgreicher Werbung, ja, sie haben natürlich nicht die blöde Werbung genommen, weil die niemand interessiert, sondern die erfolgreiche genommen, gute Vorbilder, und haben das dann für ihre Sachen übersetzt. Ne? Und von daher ist es ein Geben und Nehmen. Ne? Und wenn es dann zu kommerziell, also Toscani ist ja dann im Jahr 2000 bei Benetton rausgeflogen, ne, weil er dann mit dieser Todesurteilkampagne. Ne? Und ja gut, da hat er Pech gehabt. Und er hat sich vorher nicht mit Luciano Benetton irgendwie darüber unterhalten, was er da macht. Und die politischen Bewegungen haben aber weiterhin immer wieder so einen unterschiedlichen, also sie haben nicht nur eben, wie gesagt, an Benetton angeknüpft, sondern auch an Marlboro oder Schöner Wohnen, das amerikanische Schöner Wohnen heißt Martha Stewart und so weiter. Ne? Und haben sie eben deren Bilderwelten übernommen, um dann auch entsprechende soziale Milieus anzusprechen. Ne? Und wenn die einen was übernommen haben, haben sie es wieder verändert für sich und so weiter. Ne? Und von daher geben und nehmen. Ne? Es geht nicht kaputt, ja. Ne? Wenn das für Benetton genutzt wird. Ne? Sondern das ist eben Benetton und sie machen dann wieder ihre Themen. Mhm. Noch ein Punkt. Ja. Einzelkünstlerische Tätigkeit und Karriere. Ja. Genau, da wollte ich gerade drauf kommen. Ich wollte jetzt erstmal auf die Dialektik. Ja. So. Und jetzt kommt eine andere Stufe der Dialektik, nämlich einzelkünstlerische Tätigkeit. Die Leute haben sich von Anfang an gesagt, wir können nicht nur das tun, was die Gruppe will. Ja, sondern wir bringen uns ein in die Gruppe als Individuen und machen da die Kampagnen. Aber wir können nicht alles, was wir wollen, in der Gruppe unterbringen, nicht alle Themen, die uns interessieren. Und haben sich verschiedene Gruppen gebildet. Also einmal der AIDS-Akt, also der Kampf gegen die AIDS-Krise, ne, was damals ein ganz heißes Thema war, weil HIV-Diagnose hieß Todesurteil. Ne? Das ist ja heute nicht mehr so, also dank dieser Bewegung. Ne, die haben die Forschungspolitik der USA verändert und haben in Südafrika eine AIDS-Aktivistenbewegung initiiert. Die wird aus New York finanziert, ist aus diesen und auch jetzt durch die, was die Methoden betrifft, unterstützt. Ne? Nur es gibt das AIDS-Thema auf der einen Seite. Dann gibt es natürlich andere Formen der Diskriminierung und Repression in der Gesellschaft. Eine Form ist, sag mal, der Kampf der Konservativen gegen Abtreibungsrechte. Ergo haben sie sich mit Frauengruppen zusammengetan, weil sie hatten die gleichen Gegner. Also Kardinal O'Connor und so. Und schon gab es zwei Gruppen. Und dann gab es vielleicht noch eine dritte Gruppe, wo man dann wieder ein neues Thema unterbringen konnte. Aber die persönlichen Themen, die sie hatten, waren dann immer noch offen. Und da haben sie dann Einzelkunstwerke gemacht für die Galerien. Weil wir leben in der Welt, in der es Galerien gibt. Und wenn wir was Individuelles produzieren, also wenn man ein Buch schreibt, ne, was Individuelles produzieren, dann muss man eben auch auf den Buchmarkt. Ne? Und so sind die dann in die Galerien, wurden in den Galerienbereich. Ne? Und eine ganze Menge dieser Leute, die Aktivisten waren, sind heute angesehen oder hochkommende Künstlerinnen und Künstler. Ja, das war jetzt vor 20 Jahren und die kommen, einige haben Kunstprofessuren jetzt in Akademien in den, oder Art Schools, wie es da heißt, und machen da ihre Sachen. Das heißt jetzt nicht, dass sie sich nun vom Aktivismus abgewandt haben. Im Gegenteil, sie machen ihre eigene Kunst, also um sich persönlich auszudrücken, ihre Ideen, und sie arbeiten in Gruppen weiter. Zum Beispiel haben diese Leute, als es um die letzten Wahlkämpfe ging, also die zweite Kandidatur von George W. Bush, haben sich total engagiert, ne, haben wieder wirksames Material gemacht gegen Bush. Die Wähler waren aber döver, ne, haben Bush nochmal gewählt. Und dann haben sie sich für Obama, also alle waren so in die Obama-Kampagne eingebunden und haben da auch wieder Plakate und was weiß ich was gemacht, ne, T-Shirts und etwas, was man eben braucht, Luftballons, was man eben braucht für so eine Kampagne. Ne. Das haben die dann auch gemacht. Ne. Und das haben sie, also sie geben es nicht auf, ne, sie sind ja Intellektuelle, ne, und wissen, dass man dass das eine ohne das andere nicht geht. Also Dialektik. Nun ist der Fall von Mystique ja noch ein bisschen ein anderer. Sie gehörte von vornherein gar nicht zu einer Gruppe. Das hat sie dezidiert gesagt, sondern in dem ausführlichen Gespräch, welches wir mit ihr geführt haben, ich weiß nicht, ob man sagen kann, sie spielt ein Spiel. Das haben wir eigentlich nicht entscheiden können. Ist sie das wirklich oder spielt sie etwas? Das, was sie spielt, das, was sie uns gesagt hat, war jedenfalls ihre ganze künstlerische Aktivität auf etwas sehr Pragmatisches herunterzubrechen. Also ich wollte es wissen, sozusagen, was ist das einfachste Ausdrucksmedium, mit dem ich rausgehen kann in urbane Räume. Das war Schablone, ist am leichtesten, geht am schnellsten. So, also auch solche Dinge, so geht das, das sind jetzt einfach nur so Ansätze, ja. Und sie hat auch gesagt, von vornherein, sie hat eine ganz tragische Kindheit gehabt, kommt aus wirklich einem ganz einfachen Milieu, das ist in dem Fall kein Märchen, sondern Realität. Nicht gerade Straßenmilieu, aber Banlieue-Bereich und so weiter, hat sich durchgekämpft also. Und sie hat von vornherein gesagt, ich war schon immer in Galerien auch unterwegs, gleichzeitig zu meiner urbanen Schablonenkunst, und ich möchte einen Platz in der Kunstgeschichte. So. Die New Yorker, also die psychedelischen Plakate, die Psychedeliker und die New Yorker Aktivistengruppen brauchen auch ihren Platz in der Kunstgeschichte. Genauso wie die Dadaisten und so weiter. Sie dürfen nur durch die bürgerliche Kunstgeschichte nicht verfälscht werden, sondern sie müssen in ihrem Kontext gesehen werden und als Gruppen. Ne? Das, also erstmal so viel. Und jetzt Mystique. Ich habe die auch immer wahrgenommen als individuelle Künstlerin. Die, also das autonome Kunst, was die macht. Ne? Eben für die Mauern in Paris. also ich habe viel von ihr gesehen im Quartier Latin, immer, ne, so. Und Brad Lerat, oder wie der heißt, der auch immer signiert, ja, genau. Und irgendwie ja. Auch Schablonengraffiti ja, macht. Ja, ja. Und so. Das sind an sich autonome Künstler, die sich die ihre Kunst, die sich eine bestimmte Kunstform gewählt mhm. haben. Ne? Ist aber autonome Kunst. Das ist ja nicht irgendwie zweckbedingt, ne? Ist in dem Sinne keine politische Kunst. Dazu muss ich jetzt mal erst eine Bemerkung machen. Also ich sehe das jetzt ähnlich wie Klaus Steck, der auch politische Plakate mhm. gemacht hat. Für mich ist er auch ein autonomer Künstler. Er hat autonom gearbeitet, Sachen entwickelt. Ne? Gut. Es gibt zwei Typen politische Kunst. Der eine Typ politische Kunst ist autonome Kunst mit politischen Themen. Also Theaterstück über politisches Thema oder Gemälde über politisches mhm. Thema, also Picasso, Guernica oder irgendwas. Ne? Das ist der eine Typ. Und in die Richtung würde ich Mystique und Verrat und Klaus Steck einordnen. Mhm. Dann gibt es aber einen zweiten Typus politische Kunst, und das ist der, den Walter Benjamin als Politisierung der Kunst bezeichnet. Mhm. Ganz am Schluss, am letzten Satz seines Kunstwerkaufsatzes. Mhm. Da machen Künstler was die autonome Kunst gar nicht kann. Sie beteiligen sich an politischen Bewegungen und formulieren diese Bewegung mit. Durch ihre mhm. Grafiken, durch ihre Worte und so weiter, Text-Bild-Kombinationen, also wie John Hartfield das für die AIZ gemacht hat, ne? Text-Bild-Kombination. Sie formulieren die Ziele der Bewegung mit. Mhm. Und das ist nun keine autonome Kunst mehr, sondern das ist heteronom bestimmte Kunst, mhm. angewandte Kunst. Wir haben ein politisches Ziel, wollen das erreichen. Also 60er Jahre, Beendigung des Vietnamkriegs, müssen wir was tun. Ne? Und, oder sexuelle Revolution, müssen wir was tun. Also Demonstration und Bild und Bildmaterial. Und dann in den, um 1990 nochmal diese neuen Themen. Ne? Und das sind zwei Typen politische Kunst. Einmal die konventionelle Form, ne, autonomes Werk, was sich in unterschiedlicher Form äußern kann. Mhm. Ne, das kann ja eine Performance sein oder was, auf jeden Fall autonom. Ne, und das andere ist Beteiligung an sozialen Bewegungen. Mhm. Und das ist was ganz anderes. Mhm. Ne, und die Dadaisten, jedenfalls die Berliner Dadaisten, haben sich an politischen Bewegungen beteiligt. Also das war damals die Linke eben, ne? und haben sich eben mit Bildern und so weiter ausgedrückt. Ne? Und da muss man drauf achten. Ne? Also Mystique, ich habe auch mal eine Ausstellung von ihr gesehen, da war ich total enttäuscht von der Ausstellung. Ja. Ist eben eine autonome Künstlerin, die einmal das Schablonengraffiti als Form gewählt hat. Und dann wieder Gemälde. Mhm. Ne? Aber es ist in beiden Formen autonome Kunst. Mhm. Ne? Während, wenn ich die, ich sag mal, um 1990 die Leute nehme, die machen auf der einen Seite Plakate, gestalten Plakate, und auf der anderen Seite machen sie Gemälde oder Installation oder irgendwas. Ne? Und das eine ist dann autonom und das andere ist aber Beteiligung an politischen Bewegungen. Mhm. Und das ist die Fortsetzung sozusagen der historischen Avantgarde. Darf ich fragen, was Sie enttäuscht hat an der Ausstellung? Das interessiert uns, glaube ich, beide. Ja, Mystique. Das war schon vor ein paar Jahren, also vor einiger Zeit irgendwo, ich weiß auch gar nicht mehr, wo das war. Aber ich bin natürlich ein bisschen hin, weil Mystique stand. Ne? Und das haben wir in dem Pariskop, haben wir das natürlich gesehen und so weiter. Ne? Da sind wir hin. Und es war eben sehr konventionell. Mhm. Ne? Und sie ist auch als Schablonenkünstlerin sehr poetisch, ne? Was nicht schlecht ist. Ne? Ich habe ein paar Fotos von den Schablonen-Graffitis gemacht weil ich die als Poesie interessant finde. Mhm. Ne? Aber sag mal, das Politische, ne? Ich würde mir eigentlich von jemand, der sich nun aktiviert, mehr erwarten. Ne? Also mehr politische Sprengkraft. Ja, nicht so, also die war, also die Ausstellung war zum Teil spießig. Ja. Ne? Also ich will es nicht so schauen, also konventionell. Ja. Ne? Wir sind in konventionellen Bahnen geblieben und das hat mich etwas enttäuscht. Das ist uns in der Art und Weise, wie Sie es schildern, auch aufgefallen. Also wir haben Mystik kennengelernt. Wir waren auf dem Fête de l'Humanité vor 2 Jahren und da gab es eine Ausstellung von Künstlern, die sich im Mai 68 künstlerisch engagiert oder den Mai 68 künstlerisch reflektiert haben. Und da war halt eben auch ein Plakat von Mystik. Und dann sind wir einen Tag später, wie der Zufall es so will, in Saint-Germain eine enge Gasse entlang gelaufen und kamen am Alcazar, also dem angesagten Club, vorbei. Und dort gab es dann eine von ihr an die Glastür gesprühtes Bild. Mhm. Und dann haben wir versucht, mit ihr Kontakt aufzunehmen und das hat dann auch sehr schnell geklappt. Na. Ja, jetzt so rückblickend können wir das so sagen. Ja. Und dann haben wir uns auch mit ihr unterhalten und sind auch momentan dabei, ein Interview, was wir mit ihr gemacht haben, als Buchform, also in Buchform rauszubringen. Und beim Schreiben fällt uns halt eben dieser Konflikt auch auf. Die Ursprungsradikalität in den ersten Werken wird irgendwie kontrastiert durch auch Arbeiten, die sie für ein Mietwagenverleihunternehmen gemacht hat. Spannend fand ich aber auch ihre Aussage, also die Aussage von Mystik, dass sie im Verlauf ihrer Arbeit durchaus auch viel Ärger von linken bzw. feministischen Organisationen bekommen hat und andererseits aber auch von Konservativen engagiert wurde, also von der konservativen Kulturministerin oder ehemaligen Kulturministerin, die ihr aber vollkommene künstlerische Freiheit gelassen haben soll. Also von daher hat sie individuell einfach auch entsprechende Erfahrungen mit Linken und mit Rechten gemacht, mit Linken und Konservativen. Mhm. Und ich glaube, das ist auch. Ja, obwohl der Feminismus und Links ist auch immer sehr zwiespältig. Ja. Ne? Also wir hatten in Europa, die Amerikaner hatten ja die Sex Wars, die Sexkriege in den 80er Jahren. Und das hieß, es gab auf der einen Seite die Anti-Porno-Kampagnen auf feministischer Seite und auf der anderen Seite aber die Pro-Sex-Fraktion. Und die Pro-Sex-Fraktion, die hat in Mitteleuropa gefehlt. Wir hatten immer nur die... Also Anti-Porno... Ich weiß nicht, ob wir das mit links oder sowas bezeichnen soll. Das ist einfach Zensur. Ja. Ne? Und gut, also Feminismus. Ne? Also man muss genau hingucken. Da ist sie pro-Sex sozusagen, vertritt sie den. Also Mystik. Mystik. Verficht sehr, sehr, sehr stark, nicht nur in ihrer Bildwelt, sondern auch in ihren Gesprächsbeiträgen sozusagen, eben gerade diesen Part, ne? Sehr, sehr stark. Im Pro-Sex. Da wird sehr viel drüber gesprochen. Ein Punkt, auf den ich eigentlich jetzt gerade im Zusammenhang ihrer Resonanz auf diese Mystik-Ausstellung nochmal kommen wollte, war das Thema Museum, Musealität. Denn ich habe den leichten Verdacht gehabt, eben beim entsprechenden Ausstellungserlebnis ebenso in Paris von ihren Bildern, dass in dem Moment, wo ihre Werke, die an einer Wand, zu der man, wenn man nicht schon zu den dorthin geführten gehört, zufällig vorbeikommt, wo man von ihrer Poesie unerwartet irgendwie getroffen wird, eben in einem Moment, wo man gar nicht dran denkt und das so seine Kraft entwickeln kann. Wenn das dann auf normalformatigen Gemälde, egal welchen Untergrund das jetzt hat, sich in der Galerie befindet, hatte ich so den Eindruck, dass das so seine ganze Kraft verliert und genau diesen Prozess verfällt, was man ja als Musealisierung auch so bezeichnen kann, was wirklich ein ganz großes Problem der Avantgarde, glaube ich, ist. Und ich glaube, das ist auch Ihr Thema. Ja, mein, es gibt, ich kenne ein sehr schönes Foto im Dada-Almanach von 1920, wo eine Dada-Ausstellung ein Foto abgedruckt ist. Und da muss man mal gucken, wie haben die Dadaisten ihre Ausstellungen gemacht. In der, im Museum ist es so, da hat jedes Bild hat seinen weißen Raum außen, vor neutraler Fläche, damit sich die kontemplative Haltung entfalten kann. Und die Dadaisten waren, das beschreibt auch Benjamin ganz gut, oder der die auch kannte, haben Kontemplation gehasst. Ne? Und die haben zwar Bilder an der Wand gehabt, haben aber Sprüche daneben, das war alles ein buntes Durcheinander. Damit Kontemplation nicht aufkommen kann und unter der Decke noch eine ausgestopfte Figur mit irgendwas. Ne? Und also nicht diese museale Präsentation. Ne? Und das ist ein Problem, also wenn dann Mystik in der Galerie ist und sie wird also in den Konventionen präsentiert. Das macht auch was kaputt. Ich war im letzten Herbst in Paris in Fondation Cartier und habe die Graffiti-Ausstellung gesehen. Ja. Das war sehr interessant gemacht, weil das ganze Gebäude war voll mit Graffitis, bis auf die Straße, alles, die nächsten Wände auch noch und so weiter, alles voll. Ne? Und zu den Toiletten hin, die Wände, alles voll. Ne? Und da haben sich viele Jugendliche, ne, die haben die Graffiti-Sachen gesehen in der Ausstellung und haben das dann geübt. Ne? Und das ist dann eben eine Ausstellung, die dem Graffiti gerecht wird. Ja. Ne? Und so kann man natürlich auch Kunstausstellungen machen. Und ich habe in der FAZ die Kritik der Graffiti-Ausstellung von Werner Spieß gelesen, wo man sich nur kaputt lachen kann. Ja. Also warum findet die FAZ keinen besseren Kunstkritiker als Spieß, um über... Für sowas ausgerichtet. Der Spieß steckt noch im 19. Jahrhundert, ne? Ja. Der versteht davon nichts, ne? und Spanien, ja. Gut. Aber man hätte hingehen, also wenn man da war und die Ausstellung gesehen hat, ne? Wie die... Jugendlichen dann mit den Graffitis umgehen, das ist einfach faszinierend. So, und auf die Art und Weise kann man auch Ausstellungen machen. Ja. Oder seit der, auch im letzten Herbst war die Ausstellung im Centre Pompidou, die Surrealisten-Ausstellung. Mhm. Werner Spieß hatte als Direktor des Centre Pompidou 2002 eine Surrealisten-Ausstellung gemacht im Centre Pompidou, die dann nach Düsseldorf ging. Ne? Die 2002 Ausstellung hatte den Titel La Révolution Surrealiste. Ja gut, ich war damals in Paris, war dann in der Ausstellung und als ich rausgekommen bin, habe ich mich gefragt, wo ist die Revolution? Ja, genau, die Frage, die wir uns auch noch stellen. Ja. Und bei, also Spieß hat fast nur Ölgemälde gehabt und alle Schriften, Bücher, Zeitschriften und so weiter, waren hinter Glas. Ne? So. Er hat eine ordentliche Kunstausstellung gemacht. Ich bin extra anschließend nochmal nach Düsseldorf gefahren, weil ich gucken wollte, wo die Revolution ist. Ne? Aber war einfach nicht da. Es ne? war hinter Glas verbannt. Und so kann man natürlich, ich habe auch mal in einem Text diese Museen als Fälscherwerkstätten bezeichnet, weil sie eben die Ideen auch kaputt machen durch die Präsentationsweise. Mhm. Und wenn man, also im letzten Herbst war wieder eine Surrealisten-Ausstellung, das Spieß war weg, ne? Und es war eine gute Ausstellung. Die haben dann, also Fotos, alles gezeigt, ne? Und auch, und dann haben sie die Zeitschriften aufgeschlagen gehabt, wo die Fotos dann abgebildet waren, dass man den Kontext lesen konnte und alles, ne? Und nicht so, also Bild vor weißer Wand oder was, ne, sondern da war auch viel durcheinander. Man brauchte ganz lange, um durch die Ausstellung durchzukommen. Ne. Also so kann man auch Ausstellungen machen. Mhm. Und wenn man guckt, dann mal, wie das, wann die Konvention, die unsere Kunstmuseen heute noch haben, wann die entstanden ist. Diese Konvention ist nur erst 100 Jahre alt. Ja. Ne? So wie die bürgerliche Kunst in dem Sinne ja auch noch nicht so alt ist. Genau. Ja. Ne? Und vorher gab es Sammlungen und die waren lebendig. Und das die Museumskonvention macht es kaputt. Mhm. Ne? Gut, also man kann auch andere Ausstellungen machen. Ne? Und Mystik sollte sich überlegen, wie sie ihre Sachen präsentiert und wie sie jetzt auch für sich weiterkommt. Mhm. Ne? Also ich glaube, die ist in Gefahr ein bisschen, ja. Wenn ich so sagen kann, aus meiner jetzt recht oberflächlichen, sie ist in Gefahr. Ja, genau. Sie ist im Moment sehr stolz. Mhm. Sehr stolz, dass sie da gelandet ist, wo sie gelandet ist. Mhm. Und das ist gerade die Gefahr. Das sehen wir ja. Also, ja. Ja, und diese New Yorker zum Beispiel, also wie die ollen Dadaisten auch, ne? Die Dadaisten haben auch Werbung gemacht für Firmen. Ne? Warum nicht? Die Firmen brauchen gute Grafiken. Ne? Aber sie haben sich auch politisch aktiviert. Mhm. Ne? Und jetzt die New Yorker machen das auch, ne? Machen ihre Einzelkunstwerke, haben Kunstprofessuren und so. Und ich zeige immer dahin, was ja, ja, klar. Die Plakate sind. Ne? Und machen ihre Ausstellung. Aber sobald es irgendwo sie juckt, ne? Gehen sie hin und machen wieder Demonstrationen und statten diese Demonstrationen mit Bildern aus. Und was mich jetzt auch daran jetzt an den New Yorkern so interessiert ist, mich hat immer interessiert, warum engagieren die sich in diesen Gruppen? Ne? Und da habe ich viel gelernt. Ne? Also zum Beispiel eine, Carrie Moyer, tritt ein für, also gegen, tritt auf gegen Diskriminierung von Schwulen und Lesben. Und sie hat sich in ihrer Kunst überlegt, wie ist es mit dem Coming Out? Ja, was ja in einer heteronormativen Gesellschaft immer ein Problem ist. Also eine problembehaftete Entwicklungsphase. Und sie hat dann ein Kinderbild von sich genommen, ein Foto, wo sie mit ihrer Mutter steht. Mutter hat kleinen Carrie an der Hand. Ne? Und als Acrylzeichnung, 60 cm hoch, hat sie das Bild umformuliert und ihre Mutter hat sie nicht mehr an der Hand, sondern sie greift ihrer Mutter unter den Rock. Ne? Und da ist mir klar geworden, aha, deswegen ist die eine engagierte politische Frau, ne? Weil sie gegen diese heteronormativen Prinzipien ist, die alle Moralisten so gut drauf haben. Ja. Ne? Sie möchte auch was anderes und auch anders leben und so. Ne? Oder ein anderer, John Lindell, von dem habe ich mal eine schöne Sache in Schablonarbeit im Rijksmuseum Amsterdam gesehen, im Stedelijk Museum Amsterdam, also was die modernen Sachen hat. Und das ist auch eine Schablonenarbeit und er hat Gruppensex dargestellt, indem er die Individuen auf die wesentlichen Merkmale reduziert hat. Mund, Nippel, Geschlechtsteil, Anus. Und hat den Rest der Figur weggelassen als abstraktes Kunstwerk. Mhm. Ne? Wenn man die Ikonografie aber versteht, die war daneben angebracht, ne, hat man verstanden, aha, darum geht's. Mhm. Naja gut, und der Typ hat sich hat sich in der AIDS-Krise engagiert, weil da eben Gruppensex problematisch geworden ist. Ne? Also es ist der innere Antrieb sozusagen, sagen wir, Lebensformen, die heteronormativ unterdrückt werden, ne, ausleben zu können und sich dann politisch dafür zu engagieren. Mhm. Und natürlich die Abtreibungsrechte und so spielen auch eine, also der Erhalt der Abtreibungsrechte spielt für die Gruppen eine ganz entscheidende Rolle. Ne? Mhm. Weil die konservativen Politiker, also wie George Bush und seine Leute oder der jetzige Papst oder so, ne, die sind ja gegen den Gebrauch von Kondomen, ne, im AIDS-Zeitalter, was nicht ganz unproblematisch ist, um es mal vornehm auszudrücken. Und auf der anderen Seite sind sie eben gegen Abtreibung. Ne, und von daher haben sie verdient, dass man sich mit ihnen kritisch auseinandersetzt. Ich schaue jetzt nochmal auf die Uhr. Ich weiß jetzt, wir sind für eine Stunde verabredet und die Stunde ist schon überschritten. Die Frage, die sich mir so auch aufstellt, welche Musik hören Sie? Ich höre schon immer gerne Jazz. Ich habe erst über die psychedelischen Plakate habe ich mich dann mit Jimi Hendrix befasst und so habe gemerkt, dass er gut ist und die Doors und so. Aber ich habe immer sehr gerne Jazz gehört und seit das mache ich heute immer noch. Also immer wenn ich in New York bin, bin ich im Village Vanguard und höre dann mal was. Und was ich seit 20 Jahren auch sehr gerne höre, ist dieser amerikanische Rap. Mhm. Also angefangen mit Ice-T und Two Live Crew. Mhm. Und da sind vor 10 Jahren die Mädels dazu gekommen, Lil' Kim. Mhm. Ja. Ich habe viel gelernt, viele Ausdrücke, Eve und so weiter, Missy Elliott. Ich habe mein Englisch Rogers hat sich erweitert dadurch. Ich finde es auch hochinteressant, einfach mal sozusagen, was man will. Ja, das ist irgendwie, das sind die Leute in Deutschland, auch die kritischen Leute sind im Vergleich dazu sehr, sehr brav. Und die Amerikaner haben immer den Vorteil, sie haben keine Angst, Geld zu verdienen. Ja? Ice-T zum Beispiel ist das zweite Album, was er gemacht hat. Das hieß Rhyme Pays. Also Reimen zahlt sich aus. Und er war auf dem Cover mit einer Handvoll Dollarnoten. Er hat einfach mit seinem frechen Rap hat er gut verdient. Ja? Warum nicht? Warum sollen immer nur irgendwelche Beethoven-Interpreten verdienen? Ne? Warum nicht mal gute Popkultur? Hm. Ne? Ja, ich würde sagen, ist noch irgendwas offen. Ich weiß nicht, wie es jetzt mit der Zeit aussieht. Wir könnten sicherlich noch lange sprechen. Es gibt sicherlich noch viele Themen. Ja, Sie haben ja noch ein Buch geschrieben, Körperform, da fiel mir gerade ein. Ja, da sieht das Plakat auch Körperformen, Mode, Macht und Ethik. Genau, und das war so eine modesoziologische Ausstellung, was wir gemacht haben. Da gibt es sicherlich noch viele Themen, die wir anschneiden können. Vielleicht. Lesen Sie denn auch aus dem Buch? Oder halten Sie Vorträge? Ja, klar. Ja, natürlich, ja. Und zwar ziemlich viel. Mhm. Also das finde ich auch wichtig. In 2 Wochen habe ich einen Vortrag in Essen. Und Vorträge haben den Vorteil, da kann man auch Videos zeigen. Ja, genau. Weil man das Buch, ein Buch ja nicht so machen kann, da kann man immer nur Standbilder und so. Und ich finde auch gute Videos eben sehr gut. Mhm. Ne? Also das ist auch ein gutes, interessantes Medium. Mhm. Ne? Aber ich kann Ihnen vielleicht nochmal, wenn wir schon zum Ende kommen, da wenn ich Ihnen mal zwei, das habe ich nur eins da, einen Katalog. Also der Ausstellung, die wir gemacht haben, das Break ist meine Freundin. Danke. Ach, da habe ich noch eins. Das sind jetzt meine vorletzten. Das ist eine Ausstellung mit Werken aus, Dankeschön, aus Ihrer Sammlung. Ja. Mhm. Und da, also wenn ich da jetzt noch mal was dazu sagen kann, wir haben hier erstmal Plakate. Mhm. Also das ist ein wichtiges Plakat, was für Demonstrationen verwendet worden ist. Ja. Was die Eigenschaften hat, die ich gesagt habe. Mhm. Also gegen, also in der Verkleinerung des Fernsehbildschirms lesbar. Ne? Und schnell verständlich. Schnell verständlich. Ja. Das ist ein Handzettel. Aufruf zu einer Demonstration, stürmt das NIH, das ist das amerikanische Gesundheitsministerium, wie man das sagen will, ne? Schnell drunter. Das ist nur ein Filmplakat. Sieht aus wie ein Filmplakat. auch diese Aneignung, mhm. Aneignung von Werbeformen. She came out, also sie hatte ihr Coming out. So the army kicked her out, also die Armee hat sie rausgeworfen. Mhm. Now she's out for blood, straight to hell. Mhm. Den Film gibt es natürlich nicht. Das ist ein Plakat von 94 um die Diskussion, dürfen Schwule und Lesben in die amerikanische Armee? Ja, ja. Der Gleichberechtigung mhm. von Schwulen und Lesben. Dann hier, das ist aus der Zeit, das gibt es auf Amerikanisch natürlich. Und ich habe es dann für München übersetzt. Das mhm. war dann in München. Mhm. Gegen Lesbenheirat und Schwulenheirat, also Homoheirat, ja. Homo-Ehe. Ja. Das war sagen die, ich weiß nicht, ob sie verheiratet sind, ich will niemandem zu nahe treten, aber Ehe ist ja eine bürgerliche Institution, ja, klar. umstellt von Gesetzen. Mhm. Ne? Und sie sagen, wenn man heiratet, dann kann man gleich hetero sein, also oder lohnt es sich für einen Mixer langweilig zu ja. sein, also diese Hochzeitsgeschenke und so. Ne? Mhm. Also sie beziehen Schön. Auch Front ja. gegen diese Homo, also gegen diese mhm. Übernahme, sagen wir, bürgerlicher ja, Form. Ja, ja, ja. Kann man dann, gleich hetero sein. Das ist das, die Zeichnung von Carrie Moyer. Mhm. Carrie Moyer, von der ich gerade erzählt habe. Mhm. Ne? Mhm. Che Guevara. Ja, das ist auch Carrie Moyer, deren Eltern sind Hippies. Ne? Mhm. Und die hat sich dann mit der Hippie-Kultur auch auseinandergesetzt. Das ist Zoe Lennart, die auch in einer dieser Gruppen, oder die in mehreren Gruppen war. Also die hat Jennifer Miller, das ist eine Frau mit Bartwuchs. Und die hat sie in Posen von Marilyn mhm. auf dieser, in diesen Pin-Up-Posen fotografiert. Und das ist auch Zoe Lennart. Und davon ist auch diese, das war auch im Museum dieser Text. Da habe ich dann irgendwie hier an die Wand gemacht. Ich dachte, eine Lesbe zum Präsidenten. Das ist eine, die häkelt. Häkelkunst. Mhm. Siehst du, gehört das zu dieser Knitting? Ja, ja, das ist die. Also subversives Stricken und... Ja, genau, das hatte doch Alexander. So, das ist, und das Ding ist 3,20 Meter hoch, mhm. man kann durchgehen. Ja, ja. Ganz schön viel Arbeit. Ja, ja und das ist auch Joy Bissala, auch aus so einer Gruppe, die macht Fotos. Mhm. Aber da haben wir ein Fotoapparat. Und das ist nach 9-11. Mhm. Ja. Also das ist ein Auto, was da... Die wohnen alle so im Südzipfel ja. von Manhattan und mhm. haben das alles so hautnah mitgekriegt. Ja. Daniela Rossell, ja gut, das ist für mich jetzt so ein Gegenbeispiel. Wir sind über diese Gruppen, über diese New Yorker Gruppen, kennen wir Loring R. McAlpin. Das R heißt Rockefeller. Der ist aus der Rockefeller-Familie. Und der ist mit dieser Daniela Rossell befreundet. Ja. Das ist also diese Gesellschaftsklasse. Mhm. Also auch übrigens, nochmal zur Dialektik. Marx wäre ohne Engels nichts gewesen. Engels hat ihn finanziert. Engels war Kapitalist. Ja. Also er hatte seine Firma in Barmen. Mhm. Ja. Und damit hat er dann als Arbeit ausgebeutet, hat dann Marx finanziert. Ne? Dialektik. Ja. Und diese Daniela Rossell, die lebt eben in einer Gesellschaft, in die sonst niemand reinkommt. Also auch August Sander konnte Bourgeoisie, also die hohe Bourgeoisie, nie fotografieren. Ne? Und die hat Fotos gemacht von ihren Freundinnen. Mhm. Ja? Und das ist göttlich, also die zu sehen. Mhm. Ja? Ich habe da 4 Stück von, die sind so einen ja. Meter hoch, 1,20 ja. breit. Und das ist ein tolles Gegenstück dazu. Ja. Ja. Und das ist Taryn Simon. Die hat in den USA gibt es Anwaltskanzleien, die sich darum bemühen, falsch verurteilte oder zu Unrecht verurteilte wieder freizukriegen. Und es lohnt sich in den USA, weil die dann riesen Entschädigungen kriegen. In mhm. Deutschland lohnt es sich nicht, also kümmert sich um gegen niemand. Mhm. Mhm. Da lohnt sich das. Da lohnt sich. Und die kriegen dann, sagen wir mal, 40% der ja. Summe, die dann kriegen. Und die hat die die ist der Kanzlei nachgegangen, einer Kanzlei, und hat dann die Leute, die wieder freigekommen worden sind, am Ort ihrer Inhaftierung fotografiert. Mhm. Und das sind 80% Schwarze. Ja. Ne? Und das sind sehr interessante Sachen. Auch, also einfach mal die Zustände, diese Umstände zu sehen. Ja. Und der Typ hier zum Beispiel ist verhaftet worden. Er soll 3 Frauen vergewaltigt haben und eine dann ermordet. Mhm. Und er ist von einer, die er vergewaltigt hat, anhand eines Polizeifotos identifiziert worden. Mhm. Aber nach 15 Jahren hat die Anwaltskanzlei eine DNS-Probe machen lassen, mhm, und da ist rausgekommen, er war es nicht. Obwohl er anhand des Fotos identifiziert worden ist. Mhm. Ja. Das ist künstlerisch sehr interessant, ja, weil das sagt was über das Foto. Ja. Gut, und das ist Taryn Simon. Mhm. Gute solche Sachen haben. Sehr spannend. Vielen, ja, vielen Dank. Mhm. Danke. Breakthrough. Ja. Na gut, und darum geht's. Ja, ja, da haben wir noch viel zu tun. Ja. Aber es hängt auch von uns ab, ob wir es tun oder nicht. Ja, ja, ja, aber das ist genau die Spur bzw. die Frage, ne, an der wir ständig dran hängen. Ja. Oben. Ja.